der Mond. Nie zuvor haben zwei so junge, gut aussehende, eloquente, unrasierte Podcaster diesen Trabanten betreten, so wie wir es gleich tun werden. Cremig, mit Gefühl, mit historischem Bewusstsein im Kopf. Verdammte Scheiße! Wer hat denn hier seinen Hund hinkacken lassen? Ich bin mitten reingetreten! Dann nochmal direkt in die neuen Space Boots! Verdammte Kacke! Das riecht doch nie wieder runter! Verdammte Scheiße nochmal! Das ist ein Behindertenparkplatz! Wer lässt sich seinen Hund hinmachen? Verdammte Scheiße! Kacke, Kacke, Kacke, Kacke! Ja, herzlich willkommen zu Creamspeak. Maschu ist gerade in Space-Hundescheiße getreten und war im Zuge dessen so wütend, dass er seine Sicherheitsglocke abgenommen hat, woraufhin wir festgestellt haben, nach 5 Sekunden Panik, dass man auf dem Mond atmen kann und man braucht eigentlich gar keine Safety-Goggles. Nee, wie heißt das? Ja, auf jeden Fall, es ist alles vollkommen okay. Alles okay, ich habe meinen kleinen Wutausbruch überstanden. Ich habe mich sofort ausgezogen vor lauter Ekel, wie man es macht, wenn man auf fremden Planeten ist und sich ekelt, sofort immer erst ausziehen. In genau. So einer neurotischen Kurzschlussreaktion. Und das macht aber auch insofern Sinn, als du dann vermeidest, dass irgendwelche komischen Space-Parasiten in deinen Anzug reinkommen den Anzug und dich dann von innen auffressen. Du hast einfach gar keinen Anzug an und fertig zu laufen. Deswegen, ich kann auch, egal in welcher Situation, sobald Panik aufkommt, ich ziehe mich meistens aus. Und ist immer gutes Gadget. Ich weiß nicht, wie viele terroristische Aktivitäten ich damit schon unterbunden habe, indem ich mich einfach ausgezogen habe. Meine Faustregel ist einfach, niemand kämpft mit einem Nackten. Und das hat mich momentan unbeschadet durch mein Leben geführt. Sehr gut. Was ist denn da hinten das? Ich würde sagen, lass uns mal gucken, was wir jetzt eigentlich hier gerade in welchem was für ein Fels wir da reingefahren sind. Ey, scheiße, da hinten, wir sind nicht an Fels, da gucken Beine und wir haben hier, oh Gott, ich habe jemanden überfahren. Warte mal, was ist? Oh mein Gott, oh mein Gott, und ich habe mich schon ausgezogen, ich kann nichts machen, um wieder mich zu beruhigen. Oh Gottes Willen, Maschu, bist du, scheiße. Ich bin noch in der Probezeit, oh Gott, guck mal hier. Okay, ganz ruhig. Oh Gott, die Rakete war doch ganz neu. Raten kaum abbezahlt. Wir gucken uns das jetzt mal an. Sind die Maulwürfe vollkaskoversichert gewesen? Ich hoffe es. Egal, wir haben Schwerbehinderten an Ausweis. Im Zweifelsfall plädieren wir auf Kurzsichtigkeit, vielleicht stand da hinten. Geistige Unzurechnungsfähigkeit. Also, lass uns mal angucken, was ist das denn hier? Ist das ein Mensch? Maschu. Wir atmen tief und ohne Angst. Oh Gott, erst die AfD in MacPom. Hier, jetzt einen Menschen überfahren, oh Gott, oh Gott. Maschu, beruhige dich doch. Alles ist gut, ich bin bei dir. Also, wir haben scheinbar jemanden überfahren mit unserem Raumschiff. Ich bin mir nicht ganz sicher, sieht ein bisschen humanoid aus, aber die Hautfarbe stimmt einfach nicht. Das ist so ein... Ist hier wahrscheinlich wieder zu schwarz, ne? Du bist so ein Nazi. vielleicht ist es einfach nur lila angelaufen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sieht es ein bisschen purple-mäßig aus. Okay. Und was mich gerade viel mehr beunruhigt, ehrlich gesagt, um nochmal die Panik ein bisschen wieder hochkochen zu lassen, wer auch immer das war, der hat eine ziemlich offiziell aussehende Uniform angehabt. Also ich weiß nicht, ob das hier auf dem Mond die Parkanweiser oder Tankwarte oder sowas sind. Vielleicht war es ganz unwichtig und keiner wird... Okay, ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Wir fahren das Raumschiff jetzt ein bisschen nach vorne und verbuddeln den einfach und dann fliegen wir weiter. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Auf jeden Fall sollten wir uns von diesem Planeten schnellstens entfernen, glaube ich. Okay, also. Alles klar. Gut, dann setzt du mal ein Stück vor und dann fangen wir gleich mal an. Okay. So. Du sagst Stopp. Ich fahr vor. Ja. Kannst noch ein Stück. Mhm. Alles klar, reicht. Okay, kannst. Jo. Passt. Perfekt. Okay. Haben wir Schaufeln irgendwo da drin? Ja, klar, es ist ja ein Maulwurf-Ding. Die haben natürlich immer perfekt. Schaufeln dabei. Space-Schaufeln. Ja. Jo, dann bring mal zwei mit und dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an zu buddeln. Ja, hier, geh mal rüber. Oh Gott. Na gut. Gib mir mal eine ab. Ja, aber sicher. Jo. Ja. Dankeschön. Okay, und auf geht's. bin echt für körperliche Arbeit nicht geschaffen, ne? Deswegen sagen, Podcast, also wir müssen mit dem Podcasten einfach endlich Geld verdienen, damit ich sowas nicht mehr machen muss. Ich will ja auch an der Stelle kein Fat-Shaming gegen Space People oder sowas vornehmen, aber der hat echt ein paar Zentner zu viel auf dem Rücken gehabt, der Space Kollege. Ein paar Pfund zu viel drauf gehabt, du. Auf jeden Fall. Ist das eigentlich political correct mit diesem Ganzen, der ist zu fett oder nicht? Darf man das überhaupt noch machen? Auch so ganz beiläufig sagen? Also selbst glaube, über einen Toten? Oder verfolgt einen dann der Geist? Nee, ich glaube nicht. Das ist dann offending the deceased oder sowas. Das ist wahrscheinlich mittlerweile ein Straftatbestand an US Colleges. Genau, Dead Shaming. Dead Shaming. Ja, oder wie man früher sagte, nur Gutes über die Toten. Genau. Ja, wir wollten letzte Woche ja schon über Political Correctness reden und das ist einfach so dünnes Eis, dass man sich da wirklich nur auf dem Bauch Ich finde, das ist überhaupt gar kein dünnes Eis. Es kommt immer darauf an, in welchem Kreis man sich bewegt, aber als Podcast bewegt man sich ja aufgrund der Veröffentlichung in jedem Kreis. Und Twitter ist ja bekannt für seine hier wie auf dem Mond Shitstürme und Shitstürme. Und das war ein Überbleibsel von dem letzten Shitsturm, in den wir gerade reingetreten sind. Political Correctness, ich denke, wir können erstmal mit so einer kleinen Begriffsdefinition anfangen. Fang du mal an, ich glaube, du weißt ganz gut Bescheid. Ich habe ganz kurz einen Artikel im New Yorker, glaube ich, gelesen. Es geht eigentlich nur darum, dass irgendwann... Im New Yorker? Im New Yorker, genau. Von Welt. That rounded, sounded rather shallow. Maschu kann Französisch. Okay. Wenn ich mich abends in meinem Schaukellehnstuhl zurücklehne und ein Glas Brandy trinke, und mit meinen Republikaner-Kollegen über Politik rede, dann kommt auch das ein oder andere New Yorker-Gespräch zustande. Vor knapp 80 Jahren wurde das erstmal Political Correctness benutzt und im Laufe der Zeit hatte sich das von einem... Du meinst angewandt als Kampftechnik? Nee, wirklich. Es wurde als normaler Begriff noch benutzt. Man hat damals Political Correctness eher benutzt, um tatsächlich politisch korrekte Themen anzusprechen. Das heißt zum Beispiel, dieser Gesetzesentwurf ist politisch sehr korrekt. Weil er alle Statuten der Politik oder des Politik- oder Gesetzesmachens beachtet. Und damals gab es noch überhaupt nicht diese Bedeutung des Randgruppen oder Minderheiten nicht zu diffamieren. Nebenschauplatzes. Und irgendwann, gerade dann in den 70er oder 60er, 70ern in der schwarzen Bewegung und auch der Frauenbewegung, änderte sich das Ganze dann immer mehr. Irgendwann als das Unheil sein. Als es dann losging und wir weißen Männer mit Wohlstandsbauch nicht mal in der Macht waren, hat sich dann irgendwann verändert und dann kam immer mehr ein moralischer Aspekt in diesem Begriff dazu. Das heißt, politisch korrekt ist es, Frauen wählen zu lassen, Map, Schwarze wählen zu lassen, Map. Also man merkt schon, wer der Leidtragende dieses Begriffes ist, nämlich die guten alten weißen Männer. Aber mittlerweile, und das ist jetzt, ich glaube, seit den 90ern, ich habe einen kleinen Space-Husten, diese ganzen Mond. Ja, hätten wir die Glocke vielleicht doch nicht so voreilig abnehmen sollen. Wir sind jetzt in too deep. Müssen es jetzt anpassen. Auf jeden Fall. In den 90ern und den ersten 2000er Jahren kam dann irgendwann die Note dazu, dass das sehr anschuldigend und sehr defensiv, also ne, anschuldigend im Sinne von, du bist politisch unkorrekt und wenn man angegriffen wird, weswegen auch immer, wird sofort defensiv gesagt, das war jetzt politisch unkorrekt, was gesagt wurde. Und diese Veränderung hat ja dann irgendwann jetzt dazu geführt, dass dieser Begriff eigentlich fast nur noch ironisch oder beleidigt. Ja, beziehungsweise es gab ja diese Entwicklung von Political Correctness, also im angelsächsischen Sprachraum, sag ich mal, gab es ja diese Entwicklung von Political Correctness zu PC-Culture in Anführungszeichen. Genau, das, so und das ist das jetzt, was sich in den letzten 4-5 Jahren getan hat. Genau, und das ist sozusagen so ein bisschen der wirklich also negativ ironisch konnotierte Kampfbegriff, könnte man fast sagen. Ja, aber genau das ist es. Wo sozusagen versucht wird, was ja auch teilweise besteht, das muss man der Fairness halber auch sagen, politisch korrekte Bewegung quasi als eine Ideologie oder sowas, also ne, im Sinne von gefährliche Ideologie. Ja, das Problem ist ja einfach nur, dass die neuen Rechten mit der AfD oder Trump das Ganze jetzt halt als ironischen Kampfbegriff nehmen. Also wir sind nicht mehr politisch korrekt, wir sagen noch das, was andere nicht dürfen, so als würde es irgendein Verbot geben, das zu sagen. Wir trauen uns noch den Mund aufzumachen, genau. Sozusagen. So, wobei es ja eigentlich, Sorgen und Ängste der Bürger ursprünglich so. Geht es ja eigentlich nur darum, dass die ganzen Pfeifen auf der Straße nicht rumgehen und Rollstuhlfahrer Krüppel, schwarze Leute Neger, Frauen Fotzen, oder Sinti und Roma Zigeuner nennen. So, bis dann irgendwann das Ganze wieder in seine Wahnwitzigkeit umgeschlagen ist, nach dem alten Motto, die Revolution. An der Stelle ganz kurz, Kinder. Ich möchte mal ganz kurz, sorry, dass ich es unterbreche, ich möchte kurz an der Stelle, was mir gerade eingefallen ist, ein dickes, fettes Fuck you raushauen an alle Leute, die immer noch Eskimo sagen und nicht Inuit. Ja. Und übrigens, ich kann euch sagen, heißt, ne? Nicht Rohfleisch. Das, und ich kann euch sagen, solange das Sinti- und Roma-Schnitzel, ne, da, wenn das eingeführt wird, das gibt's bei uns nicht. Das heißt bei uns immer noch Krüppel- und Fotzenschnitzel. So. Und genau, bis dann irgendwann die ganzen Rechten ihren seltsamen Moraldreher wieder hinbekommen haben. Und jetzt geht's darum, dass die Mutigen sind, die noch was sagen dürfen. Dabei geht's ja eigentlich nur darum, bis zu dem Punkt, wo es wirklich noch rational bleibt. Es geht erstmal darum, dass man mit in der alltäglichen Sprache versucht, wirklich beleidigende Begriffe, die einfach nicht sein müssen. Keiner hat einen Mehrwert daraus in einer Diskussion. Neger, Krüppel, Fotze, ne? Oder Schwuchtel zu sagen. So, das benutze ich eigentlich nur, um alles nochmal sagen zu dürfen. Das ist so schön, genau. Wenn man fantastisch. Rede, das ist so ein bisschen der du machst gerade ein bisschen den Böhmermann sozusagen. Richtig, that's genau. What you can say. Nee, nein, ganz kurz, bevor ich es vergesse. Wie geil ist bitte das Wort Fotzenschnitzel? Das klingt einfach nach so einem barbarischen. Das hat ja, Fotzenschnitzel noch einmal. Das ist ja Fotzenschnitzel. Ja, genau. Das ist weil das eine sehr schöne Prosodie hat. Absolut. Fotzenschnitzel. Aber zurück zum Thema. So, und ja. es geht einfach darum, dass dann irgendwann diese absolute Nützlichkeit und es steht ja wirklich eine moralische Logik dahinter. Wenn man irgendwann sagt, okay, vor ein paar Jahren waren wir in unserer Bevölkerung noch nicht so weit, dass wir erkannt haben, okay, vielleicht, wenn da jemand im Rollstuhl sitzt und der wurde als Schüler immer schon gehänselt und man hat ihn einen Krüppel genannt, vielleicht sollten wir uns auch darum bemühen, dass auch Erwachsene langsam mal diesen Schulhofjargon oder Penela-Sprache ablegen und diese Leute vielleicht, wenn dann Behinderte, wobei auch das jetzt wieder beleidigend ist und ich glaube seit 20 Jahren schon. Echt? Seit 20 Jahren? Nein, seit 20 Jahren ungefähr heißt es Menschen mit Behinderung. Ah, okay. Ja. Ja, das finde ich, sowas finde ich oder ja immer tautologisch so ein bisschen. Das ist so Behinderte. Also ich meine, das ist halt so ein Ding, da jetzt kommt schon wieder hier der richtig political incorrect Dude bei mir raus. Nein, weil das ist einfach semantisch sozusagen fast dasselbe. Es wird, das eine ist nur, benutzt man nur ungerner, weil sozusagen das historisch, sozial, soziokulturell, historisch gesehen irgendwie negativ konnotiert ist. Also, und das andere wurde halt vorher nicht gesagt. Ich denke, dass der Unterschied zwischen Behinderung und Mensch mit Behinderung relativ klar ist, weil in dem einen einfach der Mensch fehlt. Und wenn man sich die Verhaltensweisen der Nazis damals und vielleicht auch heute, aber damals halt wirklich im aktiven Bereich, dass den Menschen mit Behinderung einfach das Menschlichsein abgestritten wurde, ne? So, und das auch dort. Ja, stimmt ja. Natürlich. Aber schon. Aber das wäre dann wieder so ein Ding, da um mal kurz die Frau Petri rauszuholen, das wäre wieder so ein Ding, wo ich sagen würde, dann lass uns doch lieber einfach versuchen, das Wort Behinderte oder sowas wieder positiv. Also weißt du, das sozusagen zu überschreiben, was vielleicht mal da war. Ja. Und das wieder ein bisschen in ein besseres Licht zu rücken. Ich denke, finde ich das Wort jetzt nicht schlimm. Ich denke, es ist einfach wieder eine von diesen, wir haben uns da ein bisschen verlaufen, Debatten. Ich denke mal, dass der eigentliche Punkt damals irgendwann war, dass man Menschen mit Behinderung eher als Amtssprache benutzt. Ja, dass wenn auf, da, damit du einen, ne, so, dass von Amts wegen das Mensch mit Behinderung steht. Ich denke aber, dass die Idee im ganzen Inklusionsbetrieb doch eher war, dass man irgendwann vielleicht gar nicht mehr sagen muss, ja, der Mann ist ein Mensch mit Behinderung. Hallo, ich bin Jan und ich bin ein Mensch mit Behinderung. Ja, nee, sowieso nicht. Aber, wir derailen gerade ein bisschen. Nee, aber zurück zu doch. Ich merke gerade, was du mit dünnem Eis meinst. Ja, ne? Deswegen, und ja, ich denke einfach, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar der uns betrifft. Denn wir sind jetzt gar nicht von der Political Correctness-Debatte betroffen, weil wir irgendein politisches Amt ausführen und unbedingt darauf achten müssen, dass wir uns politisch korrekt ausdrücken, weil wir damit einen Wähler, der im Rollstuhl sitzt, vergraulen könnten, oder wenn der als Politiker dann einfach Fotze sagst und ne, die finden das dann halt nicht so toll und du denkst dir, wie? Uns geht es eher darum, um den Humoraspekt. Und zwar muss man dann wirklich sagen, Political Correctness ist für mich meistens ein Aspekt in der Amtssprache. Denn im Humor hat dieses ganze, oh, das hat mich jetzt aber beleidigt, gar nichts zu suchen. Genau, denn es ist Humor. Und Humor ist meistens eine... Ja, Satire darf letzten Endes alles. Ne? Das ist halt genau, so. aber nicht alles ist so Satire. Genau, und da muss man Tucholsky noch, den guten alten Kurt noch ergänzen, denn nicht alles ist Satire. Und Satire muss sich ja erstmal durch ein paar bestimmte Charakteristika auszeichnen, nämlich, dass sie muss etwas wollen, es muss wirklich einen Zweck geben und nicht meinetwegen auch den Selbstzweck der Satire, um die Satire zu beschreiben. Aber es muss einen Selbstzweck geben und sie muss gut gemacht sein. Das sind so zwei Charakteristika. Also sie muss nicht gut gemacht sein, sie kann auch scheiße sein, aber dann ist sie halt scheiße. So, das ist so ein bisschen dieses, kannst du halt irgendwie dich auf eine Bühne stellen und dann halt irgendwie nur random diffamierende Begriffe raushauen, aber das allein macht dich halt noch nicht lustig und deswegen verdienst du auch kein Publikum oder sowas. Ja, aber da muss man aufpassen, wenn Satire nicht gut gemacht ist, lustig ist, dann geht das ja einfach nur in eine Richtung böse Polemik. Und das ist halt ein bisschen dieses Böhmermann-Ding wieder. Ne? Ja, natürlich war die Satire damals mit dem Schmähgedicht auf einer Metaebene. Und sie hat ja auch etwas gebracht. Und sie hat die Satire vor allem auch weitergebracht, weil es eine neue Art der Satire ist. Und das war ja, das Ganze ging ja vom künstlerischen Aspekt wirklich in die Richtung Live-Performance. Und er hat ja auch gleich die Bundeskanzlerin und einen anderen Staatschef mit eingebaut. Und Kurt Tucholsky selber hat ja über die Satire geschrieben. Jeder kennt natürlich nur dieses letzte, was darf Satire? Alles. Aber dieser ganze Aufsatz hat noch so viel mehr. Zum Beispiel steht einfach drin, dass die Satire, wenn denn ausgeführt, dass sie eigentlich jeder abkönnen muss. Denn jeder, der die Satire nicht abkann, hat einfach einen kleinen Charakter oder ist einfach ein kleiner Mensch. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Begriff Political Correctness angekommen. Denn wie schnell entlarvt man sich als Mensch mit wenig Charakter oder mit keinem oder schlechtem Charakter, wenn man auf alles, was gesagt wird, sofort mit ich zeig dich an oder ich bin jetzt beleidigt, quasi einfach warum kannst du keinen Punch ab? Warum bist du so schwach und erträgst es nicht, dass auch mal jemand über dich einen Witz macht? Ja, vor allen Dingen das was ich halt interessant finde dabei, ist ja eigentlich ist es ein bisschen die falsche Strategie, weil in dem Moment, wo du statest, dass du selber irgendwie so offended bist von irgendwas, verleihst du dem ja mehr Gewicht. Wenn du deinen wahrgenommenen Gegner oder wie auch immer einfach entkräften willst, dann ignorierst du das einfach, was er gesagt hat, weil wenn ihm niemand zuhört, dann hat es auch kein Gewicht, das, was er sagt, auch das kein ist Gewicht. Ja, das ist ja so ein klein bisschen dieser Barbara Streisand-Effekt. Ich weiß nicht, ob du die Nummer kennst. Barbara Streisand hat irgendwann mal, lass es in den 90ern gewesen sein, aber wahrscheinlich später, als das Internet schon ein bisschen größer war, hat mal ein Fotograf... Meinst du das von Duck Sauce, den Song? Ein Fotograf hat eine Bilderreihe von der Westküste gemacht und da war irgendwo Barbara Streisands Haus zu sehen. Und die hat das so aufgeregt, weil sie gesagt hat, sie möchte nicht, dass irgendwer weiß, wo sie wohnt und wie ihr Haus aussieht, dass sie ihn verklagt hat, dass das Bild nicht gezeigt werden darf, was dann dazu geführt und hat, dass niemand jeder... Niemand hätte vorher gewusst. Jeder hat das Bild dann gesehen und dann hat sie es verbreitet und sie hat quasi genau das... das Gegenteil von dem bewirkt, was sie erreichen wollte. Und, sozusagen. Ja, ich finde es auf jeden Fall lustig. Deswegen sagt man auch immer als geflügeltes Wort, dass jemand eine Streisand gezogen hat oder gestreisand hat. Streisanded. Genau. Zurück zu der Satire. Einmal, dass du egal, wenn du eine Persönlichkeit bist, dann musst du einen Punch abkönnen. Und zweitens, die Satire geht auch so weit, dass sie halt versuchen muss, ich glaube, er schreibt den dicken, fetten Tintenfisch, der auf der Gesellschaft liegt, zu entkräften. Und das ist der nächste Punkt, warum die deutsche Satire jetzt bis auf wirklich Böhmermann keine Zähne hat, also wirklich zahnlos ist. Und das tut mir leid, das zu sagen, auch wenn ich große Sympathien für die Jungs hege, aber ich finde, das ist auch bei Extra 3 und der Heute-Show zum Teil so. Mir fallen nicht viele deutsche Satiriker ein, die wirklich noch mit Zähnen an die Sache rangehen, also die wirklich noch Biss haben. Und bei Kurt Tucholsky, er schreibt genau das. Er sagt, dass die deutsche Satire ihre Zähne verloren hat, weil nämlich die Leute einmal Angst haben, der großen Krake an den Leim zu gehen. Wir sind stigmatisiert und traumatisiert gewesen, lange Zeit, immer noch in Teilen so. Und das muss man erstmal wieder lernen, sozusagen, jetzt die Ami-Moves zu pullen und sich auf eine Bühne zu stellen, wie Louis C.K. und zu sagen, Nigger, weißt du? Also nicht im Sinne von, um zu provozieren, aber um der Satire willen und nicht um halt irgendwie wirklich Leute zu treffen. Man darf auch etwas nicht vergessen und ich glaube, das verstehen viele Leute falsch. Wenn man ein extrem, und ich benutze jetzt politisch unkorrekt genauso wie es gemeint ist, wenn man jetzt einen extrem politisch unkorrekten Witz macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin unterwegs bin und ich keine Ahnung, ich sag XY. So, dann ist es ja meistens so, dass das einmal natürlich, das hat er jetzt wirklich nicht gesagt oder okay, dem kann ich ein Schmunzeln entwinnen, weil da ein Witz hintersteht. Es geht aber auch, bei mir zum Beispiel geht es ganz oft darum, dass ich es lustig finde, weil ich mir nämlich denke, okay, und irgendwer hat das, was ich jetzt gerade gesagt hat, ernst gemeint. Der hat das, es gibt Leute, die sagen das allen Ernstes. Wie man jetzt zum Beispiel sieht, wie der eine CSU oder CDU, ich weiß es nicht, wer es war, wie er über Roberto Blanco geredet hat und gesagt hat, ja, der Roberto Blanco ist auch ein ganz toller Neger. So, dann natürlich wird er wieder geschmunzelt und ja, ist ja ein alter Mann, ist ja ein Bayer, da ist das so. Und ich meine, der Roberto Blanco, der ist CDU-Mitglied und der wird das wahrscheinlich schon öfter gehört haben. Aber das impliziert ja auch ein klein bisschen so, dass erstmal in diesem Sprachgebrauch, und darum geht es ja in politischer Korrektheit, ist einfach das Wort Neger, das ja wirklich auch einen Symbolcharakter hat. So, klar, darum geht es ja genauso wie wir über die Burka gesprochen haben, ja, die einen Symbolcharakter hat, hat auch das Wort Neger einen Symbolcharakter und deswegen würde es mir nie einfallen, das zu sagen in irgendeiner Situation, wo es als Beleidigung aufgefasst werden könnte. Zum Beispiel einfach mal, wenn ich jetzt mit meinen ganzen schwarzen Freunden um die Häuser ziehe und wir uns kleine Rap-Battles liefern, ich würde niemals in meinen Freestyle Neger mit einbauen. Erstmal, weil es auch total schlechte Reime darauf gibt, aber ich würde das niemals benutzen, weil es einfach, und dann kommt nämlich der Punkt gute Satire, denn wenn du sowas machst, ja, wo du sagst, okay, das könnte jetzt höchstwahrscheinlich einige Leute beleidigen oder aufschrecken, da muss die verdammt gut sein, da muss es sich wirklich, da musst du diesen Witz rechtfertigen mit der absolut schärfsten Pointe und der heißesten Punchline diesseits des Mondes. Oder halt mit einer extrem analytischen Podcasterei wie jetzt hier. Oder ja, ich finde ja, gute Satire entlarvt ja eigentlich immer irgendeine Wahrheit über die Gesellschaft. Ja. So, weißt du, das ist genau wie bei diesem Böhmermann-Ding oder so, wenn er es nicht in diesen Kontext eingebettet hätte, dann wäre es halt wirklich nur eine Auflistung von extremen von Charakteristika und beleidigenden von Erdogan gewesen. Begriffen, genau. Ja. Von anerkannten Fakten. Also Mutmaßung, klar, Mutmaßung, aber ne? Ja. Versteht so, man schon. Genau, aber er hat ja eben diesen Bestand des, Straftatbestand des Schmähgedichts sozusagen aufgegriffen, der einfach nach heutigen Maßstäben völlig veraltet und überzogen war. Genau. Oder ist. Und es war auf jeden Fall extrem politisch unkorrekt, aber es war auch wirklich gut. Es war eine sehr gute Satire, es war eine neue Art der Satire. Und für mich deswegen rechtfertigt. Aber gehen wir zurück zum Begriff Political Correctness. Political Correctness. Ich wollte nämlich noch was dazu sagen. Und zwar, was ich nämlich schon gut finde, ich habe kein, also wir wollen ja hier kein PC-Bashing ausschließlich betreiben. Ganz kurz, um das auch wirklich aufzugreifen. Es geht nicht darum, ja, dass der allgemeine Sprachgebrauch der modernen Welt im Jahr 2016 wirklich mal ein paar kleine Updates braucht und dass man einfach bewusster spricht, dass man einfach nicht auf die Straße geht und das, ich meine, vor 20, 30 Jahren war es normal. Meine Großeltern sagen absolut. Neger und dieses Wort wird auch hoffentlich irgendwann aussterben, weil es einfach oder wie Frauke Pepke mit Völkisch, vielleicht wird es entweder irgendwann nicht mehr so, so negativ behaftet sein. So wie sie ja zu Völkisch gesagt hat. Mm. Was übrigens, Völkisch ist einfach nur nichts anderes als die Beschreibung von Menschen, die das rassische Dasein und rassisches Denken akzeptieren. Darum geht es um Völkischen. Ja. Das ist übrigens 1:1 aus Hitlers Mein Kampf. Das kommt aus dem Deutschnational. Es kommt ganz klar aus der Leitschrift von Hitler. Punkt aus. Da gibt's nichts, da gibt's auch kein mit ja, aber wir oder das. Nee, auch das hat Symbolcharakter. Naja, es geht einfach nur. Ich wollte eigentlich was Positives sagen. Weiter. Also, sag was Positives. Genau, Stichwort, das fand ich nämlich sehr gut, was du gesagt hast, Stichwort dieses, der Sprachgebrauch, nicht nur im Deutschen, sondern generell weltweit gesehen im Jahr 2016, braucht einfach hier und da ein paar Updates, ein paar Auffrischungsgeschichten. Genauso wie wir auch irgendwann aufgehört haben, halt Negerkuss zu sagen, jetzt Schokokuss sagen, so, ne? Ich sag immer noch Fotzenkuss oder Zigeunerkuss. Aber mach weiter. Fotzenschnitzel. Ja. So, Und was ich sozusagen schon gut finde, ist, da geht es ja auch ein bisschen darum, eben acknowledged sozusagen die Wirkung von Sprache und versuchst dann auch neue, oder acknowledged, dass auch Sprache unser Denken ganz maßgeblich beeinflusst, beziehungsweise dass da eine Wechselwirkung besteht und versuchst dann darüber wieder zum Beispiel neue Denkweisen zu eröffnen und inklusiver einfach den Sprach und die und den Gedankengebrauch sozusagen zu gestalten. Kein dünnes Eis, hä? Nee, nee. Alles gut. und sozusagen sagen, erstmal ist die eine Idee, let's not discriminate gegen bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft oder auch außerhalb der Gesellschaft. Und zum anderen, lass uns versuchen, das offener zu gestalten, in dem Sinne, dass wir zum Beispiel sagen, ja, okay, es gibt halt eben nicht nur Ärzte und Richter und Anwälte, sondern es gibt auch irgendwie Ärztinnen, Bauarbeiterinnen, Polizistinnen und so weiter. Also dass du solche Geschichten zum Beispiel sagst, es gibt auch Frauen, die haben in klassischerweise, historisch gesehen, männlich besetzten Berufen, ne? Jeder darf alles machen. Es gibt ja auch männliche Prostituierte. Es gibt auch männliche Prostituierte, so. Ne? Jeder darf mitmachen. Das ist eigentlich so ein bisschen. Tut mir leid an alle Frauen, die ich das gesagt habe. Aber wie gesagt, aber vielleicht gehen wir dann zurück. Aber es war ein Witz und es war als ein solcher gekennzeichnet. Er sollte zum Lachen bringen. Und vielleicht muss man auch da mal ganz klar unterscheiden, wenn nämlich dann zum Beispiel auch wieder hier AfD oder ganz einfach Rechte kommen und sagen, ja, aber wenn wir Witze über Neger machen, dann ist das doch auch lustig. Nee, ist es nicht. Denn die Motivation und die Intention ist eine andere. Denn wenn, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal so die klassische Szene Stammtisch und da sitzen dann drei Rechte. Lassen wir es sagen, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Glatzen, sondern wir reden jetzt wirklich von ein paar studierten Rechten, Mitte 20, soll es ja auch geben. Ne? Das ist ja irgendwie keine Frage der Intelligenz. Es gibt ja auch Ärzte, die rauchen. Der in der AfD auch die Parteimitglieder stellt. Zum Beispiel solche Jungs, ich gehe jetzt mal von drei Jungs aus und die erzählen sich dann reihum irgendwelche Witze, die ja natürlich auf Kosten von Schwarzen, von Ausländern, von, ne, ist auch egal. Mhm. So, das Problem ist, das Lachen, das dort verursacht wird, ist eigentlich kein Lachen, kein unschuldiges oder schuldiges Lachen im Sinne von, das ist lustig, das erquickt mich, sondern es ist mehr zusammen. Das ist wieder der Satirefaktor, weil es ist sozusagen, du lachst auf Kosten anderer, weil du wirklich Ressentiments gegenüber diesen Gruppen hast und nicht, es ist lustig, weil es eine Wahrheit über unsere Gesellschaft aufdeckt, die irgendwie extrem problematisch mit so. Richtig, ne? und es ist mehr ein Lachen des peinlichen, unangenehmen Zusammenhaltes. Oh, andere denken auch so. Und andere sind anders. Genau, das, also irgendwie streifst du da vielleicht ein gleiches Glückszentrum, aber die Intention ist ein ganz anderes und es ist eigentlich ein böses Lachen. Und im bösen Lachen meine ich nicht dunkler, schwarzer Humor oder ähnliches, wo dann nur, ja, ich habe halt einen schwarzen Humor, der so flach ist, dass er unter einer Tür durchpasst. Darum geht es nicht. Nee, es ist kein Humor, es sind einfach nur Stammtischparolen, eklige, menschenverachtende Stammtischparolen. Und der Zufall will es halt gerade so, dass da drei Leute am Tisch sitzen, die gleiche menschenverachtende Meinung dazu haben. So, und das ist ein Zusammengehörigkeitslachen und das hat für mich nichts mit Humor zu tun. Wenn dann irgendwann kommt so, ja, ihr habt jetzt da in eurer Show, habt ihr was gegen Schwarze und gegen Frauen oder gegen irgendwas gesagt, so, ja, aber das war ein Witz. So, und jetzt kommt das Nächste, nämlich, ich erinnere mich an eine Szene, ich finde Family Guy seit langem, langem nicht mehr gut, aber ich erinnere mich an eine Szene, die ich unbedingt hier vortragen muss. Es geht darum, dass Peter, der Hauptdarsteller, fängt an, Comics für die Zeitung zu machen. Ah, ja. Und irgendwann bringt er dann einen Zettel zu seinem Redakteur und darauf ist zu sehen, dass ein Mann geht in den Elektronikladen, wirft seine Frau auf den Tisch und sagt, my dishwasher broke. Also meine Waschmaschine ist kaputt gegangen. So, ne? Geschirrspüler. Genau, mein Geschirrspüler ist kaputt gegangen. So. Und dann kriegt er einen riesigen Shitsturm und Feministinnen stehen vor seiner Tür. Und dann kommt eine junge Frau oder eine ältere Frau, ich weiß nicht, vor seine Tür und sagt, ich übersetze es mal ganz grob, ich fand das unheimlich beleidigend und ich habe normalerweise einen super Sinn für Humor. Also, I found that very offensive and I have a great sense of humor. Ja. So, und genau das ist es nämlich nicht. Denn Humor ist erstmal, ob du es lustig findest oder nicht, spielt keine Rolle, ob es Humor ist oder nicht. Genauso wie du sagst, was weiß ich, ein Fiat Panda ist für mich kein Auto. Das ist trotzdem noch ein Auto. Ne? Genau das ist das Problem. Es ist nicht an dir zu deuten, ob das Humor ist oder nicht. Genau, das ist, das ist nämlich genau das Ding, was ich sehr interessant finde bei, und jetzt komme ich tatsächlich zu dem, wo ich sagen würde, das ist das, wo es irgendwie, was man in Amerika teilweise sieht, an irgendwelchen US-Colleges oder so, wo es halt übertrieben wird sozusagen, mit dem PC-Gedanken, weil es dann nämlich anfängt, dass du sozusagen die Gefühle von Einzelnen gegen halt die Realität aufwiegst. Erklär dich mal. Ich weiß, es ist jetzt sehr schwierig. Ich habe weniger mit dem ganzen College-Leben in Amerika zu tun. Das ist jetzt kein doofer Gag. Ich glaube, du informierst dich da einfach mehr über Facebook, College-Humor und ne, die ganzen Nachrichten. Da bin ich ein bisschen fern. Das kann sein. Ja, es ist einfach ein Thema, was mich beschäftigt, weil ich halte mich für eine sehr sprachaffine Person. Und jetzt merkt man halt besonders daran, weil du es so gut hinbekommst, weil Deutsch so und Englisch zu balancieren und zu trennen. Wie ein Wiesel wechsle ich hier zwischen den... Wie ein Wiesel in der Unterhose der Bundeskanzlerin, schaffst du das? Okay. Genau. So, jetzt muss ich mal ganz kurz all meine Gedanken hier zusammennehmen, dass ich das auch wirklich gut rüberbringen kann, so wie ich es haben will. Und zwar... Scheiße. und zwar ist es so, wenn... Du hast dir wieder aus Buchstabensuppe, aus nicht gekochter, deine Notizen vor dir hingelegt und jetzt musst du es eben niesen. Fucking ne? Ja. Wir müssen vielleicht den einen oder anderen Schnitt machen an der Stelle, bis es wirklich hingeht. Ich werde dich so zerschneiden. So, in dem Moment, wo du sagst, das, was du jetzt zu mir gesagt hast, das kann ich, scheiße, ich brauche ein konkretes Beispiel, um das zu erklären, okay. Warte mal, ich muss mal eben kurz nochmal was nachgucken. Ansonsten hätte ich dir einen Rat gegeben, noch das ein oder andere das in den Satz einzubauen, verständlicher zu machen. Okay, dann übernehme ich ganz kurz und du liest ein bisschen. Und ich würde dann ganz kurz diese Humordiskussion zu Ende führen, denn Humor ist jetzt natürlich eine feine Sache und klar kann man es haben und manche Leute sind lustiger und manche sind es halt einfach nicht, aber Humor ist immer noch Humor und das ist relativ frei deutend, was ich lustig finde, was der andere lustig findet, aber ich denke, dass wenn Humor oder ein Witz oder ein Gag die bestimmten Grundcharakteristika von Humor aufweist, dann kann ich wenigstens sagen, ja, ist nicht mein Fall. Zum Beispiel nehme ich jetzt einfach mal so die ganze deutsche Riege an Comedy, und Comedy ist ein grauenhaftes Wort im Deutschen. Also von Dieter Nuhr zu hier Mario Barth zu es ist einfach so unwichtig für mich, dass ich einfach kaum weiß, wie sie heißen. Ja, ist und das ist halt, das sind halt extrem einfache Pointen. Es sind Pointen, die tun keinen weh. Also wie gesagt, wenn Mario Barth vor 60.000 Leuten Männer sind so und Frauen sind so sagt und die Leute dachten vorher schon so im Publikum, das sind ja Leute, die das entweder so sehen und das vorher schon lustig fanden, da sagt keiner, oh, das ist jetzt wirklich so, oh, ja stimmt, genau so ist es ja auch. Ja. So, und wenn Dieter Nuhr den ganzen 30 bis 55 Jahre alten Lehrern seine Witzchen macht, mit so ein klein bisschen Biologie, klein bisschen Geschichte drin, dann ist das ganz angenehmer Humor. Da muss keiner nach Hause gehen und sich denken, scheiße, vielleicht sollte ich mir darüber nachdenken, ob die, über die er sich da gerade lustig gemacht hat, ne, ob ich da nicht vielleicht auch zugehöre. Und das Einzige, was es dann im Deutschen gibt, ist halt das deutsche Kabarett, aber das ist immer so extrem trocken und bieder und dann halt meistens nicht wirklich lustig. Und es gibt dann, das finde ich einfach schade, dass es da kaum Leute gibt in Deutschland, die das noch vereinbaren können, die wirklich guten Humor und Nachdenken vereinbaren können. Und der Einzige, der mir da einfällt, wäre vielleicht zum Beispiel Hagen Räther. Dem ich wirklich lachen kann. Der ist mir manchmal ein bisschen zu links fast und zu vegan. Ja, aber, ich glaube, der ist ordentlich links. Also, Ich glaube, der macht's auch, das ist auch schon wieder quasi, ja, vielleicht bewusst überzogen vielleicht, damit es mehr Effekt hat. Ist es auch auf jeden Fall. Aber da gibt es übrigens das schöne Lied Vorzeigelinker oder Finker in Klammern Vorzeigelinker. Ist ein sehr schönes Lied mit sehr gutem Humor. Und aber der ist halt auch wieder sehr akademisch und mit dem kannst du halt keine Olympiahalle füllen. Ne? Es sei denn, Vorband von Mario Barth. Und das ist der Humor in Deutschland. Das ist die Realität. Dann haben wir natürlich unsere Poetry Slammer. Aber diese gesunde Mischung aus, okay, mir bleibt das Lachen im Halse stecken, bis hin zu, ich kann mich richtig bekackeiern über das, was hier gesagt wird, habe ich noch nicht gefunden. Und ich bin auch ganz ehrlich, auch im Amerikanischen finde ich das sehr selten. Und Louis C.K. oder Jim Jeffries, vielleicht noch Bill Burr, der mir auch ein bisschen zu macho-mäßig ist, manchmal, nicht immer. Grundlegend finde ich den ganz lustig und ich finde auch seinen lustigen Ansatz des Men's Right Activist ganz cool. Aber finde ich jetzt, ist auch nicht auf meiner, ja doch, ist die Nummer 3 auf meiner Top 3. Mm. So. Okay. Ja, hast du alles gefunden, was du haben wolltest? Nein. Okay. Es ist zu kompliziert. Also, ich könnte jetzt ein paar Buzzwords sozusagen raushauen, wo ich dran aufhängen würde, wo es bei mir dann langsam kippt mit der PC-Love oder sowas. Das wären halt so Geschichten wie Microaggressions, Cultural Appropriation und Ach, goddammit. Ja, aber ich glaube, ich weiß, was du sagst und unsere Zuhörer verstehen es wahrscheinlich auch. Es geht darum, dass irgendwann sind die großen Schlachten geschlagen und dann bleiben nur noch die kleinen Scharmützel übrig. Und in diesen kleinen Scharmützeln offenbart sich dann meistens, ich weiß nicht, in welcher du kannst, Welle von Feminismus also kannst du, ich fange einfach vom anderen Ende an. Okay. Ich mach's einfach so. Du kannst jedes Prinzip oder jede Idee kannst du so weit treiben, bis es halt irgendwann ad absurdum geführt ist. Und ich glaube, das ist halt bei diesem ganzen Political Correctness-Ding, das ist so ein bisschen so, die Dosis macht das Gift oder die Medizin, so weißt du. Und in einem Grundgedanken ist es eine gute Idee. Aber halt irgendwann kommst du nämlich an den Punkt, wo du sagst, wenn ich jetzt einen Unterschied benenne, also zum Beispiel jetzt mal wirklich jetzt mal nicht auf Hautfarbe bezogen, sondern mal rein optisch, wenn wir jetzt Farben haben oder sowas, unabhängig von Hautfarbe, ja, sagen, das Nazi. Eine ist weiß, Nazi, das eine ist, die eine Farbe ist weiß und die andere Farbe ist schwarz. So, das sind einfach zwei unterschiedliche Farben. Ich sehe ja gar keine Hautfarben. Für mich sind alle Menschen gleich. Es geht nicht um Hautfarbe. Tuschkasten. Wir reden von Tuschkasten. Auch die Krüppel. okay, machen wir rot und blau. Okay. What? Discriminated against Russians? Also Indianer Russians? Und Eskimos. Okay. Okay, mach weiter. Rot und blau. In dem Moment, wo du sagst, das eine ist rot und das andere ist blau, könntest du jetzt den, wenn du es übertreiben willst, den Correctness-Gedanken anführen und sagen, so, Moment mal, aber wenn du jetzt sagst, blau ist was anderes als rot, dann discriminatest du aber gegen rot, weil warum soll denn rot nicht auch blau sein dürfen? Wenn sich rot zum Beispiel blau fühlt, und du willst ihm das aber versagen, nur weil die Realität dazwischen steht, sozusagen, das ist ja dann discriminating und offensive gegenüber Rot. Genauso umgekehrt, wenn du sagst, Blau ist nicht Rot, warum darf Blau dann nicht Rot sein? Vielleicht identifiziert sich Blau ja als Rot. So. Ja, das und Problem ist aber, dein Vergleich hinkt, weil du nämlich jetzt leider Farben genommen hast und nicht mehr Menschen hast. Und ich weiß aber ich ja, weiß aber doch, auch, es funktioniert ich weiß aber auch. Es funktioniert in der Sprache nämlich genauso, weil in dem Moment, wo du sagst, in dem Moment, also Information, Sprache ist Information, ja. Und Information besteht, wenn man jetzt mal IT-technisch daran geht, aus Unterschieden, Nullen und Einsen, weil sonst ist alles gleich. Sonst haben wir keine, sonst sticht nichts hervor, sonst können wir nichts erkennen, sonst wäre alles quasi nur irgendwie grauer Slush oder so. Und der in dem Mond. Moment, wo der Mond, Grey Slush. Deswegen passt es auch so gut, dass wir PC-Culture-Folge. Ich will dich, Danny, komm, mach schnell weiter, bevor du den Gedanken verlierst. So, genau. In dem Moment, wo die Benennung von Unterschieden von 0 und 1, wo die Darstellung von Informationen schon eine Beleidigung oder ein Akt der Offensiveness darstellt, weil es halt eben denjenigen benachteilt, der eben nicht auf der einen oder anderen Seite, auf der 1 oder 0 Seite dieser Information ist, dann musst du irgendwann, wenn du das so siehst, in die logische Konsequenz kommen, dass du Informationen, also Sprache sozusagen, verbieten musst, quasi, weil immer dann, wenn du was benennst, grenzt du das gleichzeitig zu anderen Dingern ab. Das ist jetzt sehr abstrakt. Nein, es ist vor allem gut verständlich und es ist ja auch leider das, was passiert. Es ist ja tatsächlich die Schlussfolgerung, die rausgezogen wird. Und wenn wir jetzt versuchen, mal aus dieser Metapher zurück in die echte Welt zu kommen. Und das ist das, was ich jetzt irgendwie hingekriegt. Wenn wir jetzt als in Sexual Identity denken, ne, mit Rot und Blau, dann ist ja genau das, also ein großes Problem für mich ist, dass diese Diskussionen meistens nicht von Rot und Blau geführt werden, sondern von Weiß, Lila und Rosa über Rot und Blau. Es geht nicht darum, dass es kein Spektrum gibt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, es geht auch nicht darum, ob Rot nicht sagen darf, ich wäre aber gern blau oder ich fühle mich wie blau. Das ist nämlich für, und ich würde auch, ich kann es leider nicht sagen, ob es der Großteil ist, aber für den Großteil meines sozialen Umfelds spielt es keine Rolle. Und es geht nicht um, ist mir egal. Eben, genau. Ich finde das nämlich auch immer schlimm, wenn da gesagt wird, ja, dürfen Schwule heiraten oder nicht, ist mir doch scheißegal. Nee, so, darum geht's gar nicht. Ich sag einfach, es betrifft mich nicht, deswegen habe ich erstens schon mal kein Anrecht zu sagen, nein. Ja. Und zweitens, klar. Ja, warum nicht? Also, warum darf ich, wenn ich als Mann geboren werde und ich mich als Frau fühle, warum möchte ich nicht? Und jetzt kommt, jetzt musst du mich ganz kurz ausreden lassen, weil jetzt kommt nämlich der ganz wichtige Punkt. Ich stelle mir dann nämlich immer vor, du wächst als Mann oder als Frau auf und irgendwann, mit 10 vielleicht schon, mit 15, mit 16, mit 18 oder erst mit 30 oder 60, denkst du, irgendwas ist falsch, ich fühle mich unwohl in meinem Körper und irgendwann kristallisiert sich dann der Gedanke raus und so, ja, das wäre das Richtige für mich. Dieser Akt alleine muss unheimlich schmerzhaft sein. Die eigene Identifikation, die eigene Identifikation abhängig von anderen Menschen im sozialen Gefüge, ja, in der Gesellschaft. Das ist so schwierig, es ist so schmerzhaft. Und ich denke dann einfach, das große Problem ist doch nicht die Sprache von dem Ganzen. Das große Problem ist doch nicht, ob man jetzt mit er, sie angesprochen wird. Es gibt da ganz andere Probleme. Nämlich erstmal die generelle Ablehnung alleine vom Aussehen. Ja, genau. Von Transgender-Leuten, die das auch tatsächlich, wo man ansieht, ja, was los ist. Und so viele Leute haben so viele Resentments, Ängste. Genau, eigene Ängste, ja, dagegen. Ja. So Angst, wenn ich jetzt nämlich den mag, bin ich dann schwul, ja, bin ich dann lesbisch, das, und dann, bin ich dann anders, bin ich und auch vielleicht, komisch. Vielleicht auch einfach Neid, um die tatsächlich herausgefundene Sexualität. Wie wir das letzte Mal schon gesprochen haben, ich denke, dass viele Probleme, gerade in diesem Fall, da steckt unheimlich viel sexueller Frust dahinter. Wenn es gerade um sexuelle Gleichberechtigung geht, da wird sehr viel sexueller Frust hinterstecken. Einmal bei den Leuten, die sagen, wir wollen das und das, und bei den Leuten, die sagen, wir wollen das nicht. Also, ne, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die ganzen alten CSU-Bayern anguckt, die sehen nicht aus wie die Leute, die das gesundeste Sexualleben haben. Die sehen aus wie frustrierte alte Säcke mit roten Schnapsnasen. Was sie wahrscheinlich auch sind. Ja, und dann denke ich, das nächste ist, warum sollen mir solche Leute diktieren, wie ich meine Sexualität ausleben soll, wenn sie es selber nicht hinbekommen, ihre Sexualität ordentlich auszuleben, in einem ja, gesunden und vor allem, Maße. Das ist ja auch nicht das Recht des einen oder anderen zu sagen, das und das darfst du jetzt machen oder nicht machen, solange es halt niemanden die Rechte keines anderen einschränkt oder sowas. Ja gut, also, das ist ja die goldene Regel, die einfach da und nicht das befolgt wird. Es wird ja eingeschränkt. Ja, sozusagen. Es wird eingeschränkt, genau, aber es sollte eigentlich nicht eingeschränkt werden, weil das Ding ist, und das ist jetzt wieder, da kannst du es wieder genauso gut den Spieß umdrehen, nur weil sich ein paar irgendwie bayerische, erzkatholische Lederhosenträger darüber aufregen, dass da vielleicht jemand mit einem anderen Geschlechtsteil rumläuft, als er, mit dem er eigentlich geboren wurde, oder dass er sich anders anzieht oder sowas, das heißt nicht, dass die jetzt nur, weil die sich deswegen angegriffen, offended fühlen, ja, dass die anderen das nicht machen dürfen, weil das tut ihnen eigentlich nicht weh. So, es infringt nicht auf irgendwelche Rechte, die diese Leute haben, also die Bayern. So, die müssen das halt aushalten können. Sorry, und ist halt so. In dem gleichen Maße wie dann das andere Spektrum, das sich von allem, von jedem Witz, von jeder Aussage erstmal angegangen fühlt. Ja? Allein durch die Aussage, allein durch den Sprachgebrauch und dann natürlich auch durch den transportierten Inhalt. Und es sind vielleicht die gleichen Muster an Verletztheit. Oder Verletztheit hört sich so an, als könnte es verletzen. Physisch. Genau, ja. Sondern es geht wirklich einfach darum, es ist eigentlich dieses beleidigte Leberwurst-Prinzip. I'm so offended. Ja, sozusagen. Und dann, das heißt, das Problem ist, wenn du sozusagen diese politische Inkorrektheit dann irgendwann versuchst, also auf so einem übertriebenen Maße auf so eine Art Volksverhetzungsniveau oder sowas zu heben und zu sagen, ja, das infringt jetzt aber auf mein Recht, nicht offended zu sein. Nein, tut's nicht. Also ich könnte mir vorstellen, du hast kein Recht, nicht offended zu sein. Ich stelle mir einfach dann immer vor, in so einer Situation, da steht dann ein oder eine Transsexuelle, gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, da ist ein Mann und der fühlt sich als Frau und trägt auch diese Kleider und dann steht er vor der Toilette, Mann oder Frau, ist jetzt auch egal, wo er reingeht, und von nebenan kommt ein 25-jähriger Germanistikstudent und eine 25-jährige Germanistikstudentin und sagt, sag mal, findest du nicht schlimm das und hier, das hier links und rechts das durch, und ich denke mir einfach, der Typ denkt sich, Mädels, habt ihr eigentlich eine Ahnung, was ich schon alles durchmachen musste? Und denkt jetzt einfach, Mädels, kommt, jetzt geht mir aus dem Weg, ich muss aufs Klo. Genauso, wenn du es geschafft hast, ja, diese Wandlung zu machen und dir wirklich dir deine Identität bewusst zu sein, dann hast du doch irgendwie erstmal ganz andere Probleme. Und dann denken sich, Mädels, ich habe ganz andere Probleme, außer soll ich jetzt links oder rechts aufs Klo gehen? Klar ist das momentan noch unangenehm und das könnte zu einer unangenehmen Situation führen. Aber, und da wären wir wieder bei Humor, denn irgendwie muss man dann auch die Sache mit Humor nehmen. Denn egal, ne, egal was ist, man kann doch irgendwie alles mit Humor nehmen. Und gerade Leute, die Schicksalsschläge hinter sich gebracht haben, und ich gehe einmal schwer davon aus, dass in den meisten Fällen bei Transgender-Menschen, ich weiß gar nicht, was man dazu wieder sagt, Politiker. LGBTQPT. LGBTPP. Und dass die wahrscheinlich diese Wandlung, diese Erkenntnis und dieses Leben ist wahrscheinlich mit dem einen oder anderen Schicksalsschlag gerade in der zwischenmenschlichen Ebene einhergegangen. Und ich denke, dass man irgendwann einfach, entweder man sagt ja ein dickes Fell, oder einfach sich einen gesunden Humor wachsen lassen muss oder einfach irgendwann komplett verhärmt und über nichts mehr lachen kann. Wie zum Beispiel jetzt Erdogan meinetwegen. Ich stelle mir immer vor, schon allein der Satz hat wieder unheimlich viel humoristisches Potenzial. Ist der Haushalt Erdogan eigentlich so ein lustiger Haushalt? Ist das eigentlich ein fröhlicher Haushalt? Wird im Hause Erdogan viel gelacht? Schallt da viel Lachen durch die Palasttüren und Tore? Und ja, Flure? Eher so das rechte Stammtischlachen wahrscheinlich, ja, was wir ich glaube, ich glaub, es wird. Ich kann mir vorstellen, dass da recht wenig gelacht wird. Und das ist ja genau das Problem mit dem Böhmermann-Gedicht. Und wir müssen unsere Satiriker vor den humorlosen Menschen auf der ganzen Welt schützen. Goddammit, es ist nicht einfach. Es ist, ja, Satiriker-Schutzgesetz. Es ist nicht einfach, aber ja, es ist ein bisschen, es lässt sich wieder runterbrechen eigentlich auf so Common Sense, sei einfach kein Arschloch, so. Ja. Aber hab gleichzeitig auch irgendwie, nimm's mit Humor. Ja, und nicht, einfach nicht nur, weil also ganz, und da, um da noch mal zu differenzieren, nimm's nicht mit Humor, wenn du irgendwie wirklich sozusagen gesellschaftlich verfolgt wirst, weil das ist was ganz anderes, ja. Sondern acknowledge, dass halt Humor besteht und dass Humor auch heißt, dass man sich über alles und jeden lustig machen darf. Genau, entweder mache ich mich über deswegen alles lustig. Deswegen lass uns einfach im gleichen Maße gegen alles lustig genau, machen. Genau, entweder mache ich mich über anstatt, alles lustig oder nichts, weil sonst ist man wieder an dem Punkt und sagt so, ja, ich finde, über AIDS kann ich tolle Witze machen, über Transen kann ich tolle Witze machen, aber Krebs bitte nicht, weil meine Großmutter ist an Krebs gestorben. Das geht ja, nicht, ja, genau, ne? Oder ja. Dann einfach so, ja, ich kann über alles lustig machen, aber nicht über Schwule, weil ich bin selber schwul. Ne? So, oder halt, genau. oder halt wie in diesem Family Guy Ding, ja, wir können uns über alles lustig machen, aber nicht über Feminismus und Frauen, weil ich bin selber eine Frau. So, ja, und das, genau. Dieses Rosinenpicken, so. das ist ja genau was, wie diese seltsame Erklärung, ich habe einen schwarzen Freund, deswegen darf ich Neger sagen. Mein Vater zum Beispiel, mein Vater zum Beispiel hat nur ein Bein. Das heißt ja dann so quasi, ich darf einen Freifahrtschein für Krüppelwitze. Und das ist aber genau das Gleiche, nur von der anderen Seite aus. Das ist wieder dieses Humor an bestimmte Dinge gebunden, zum Beispiel. Ich darf das, ja, wenn genau. Das... Das funktioniert. Halt ich darf Krebswitze machen, weil ich habe selber Krebs. Das ist übrigens auch das ist so ein genau, deutsches das ist Ding. Nämlich, das ist genau wieder das Ding, das ist genau wieder dieses Ding mit Cultural Appropriation, das ist genau derselbe Gedanke, wo du sagst, okay, meine mal, ich darf jetzt als Halloween-Kostüm darf ich keinen Indianerschmuck tragen, weil das damit quasi appropriiere ich deren Kultur, die gar nicht mir gehört. Genauso gut dürfen sagen, oh, okay, wir dürfen alle keinen Döner essen, weil das ist eigentlich gar nicht unsere Kultur. Sowas gibt's? Oder wir dürfen kein... Ja, gibt's. Also es gibt halt, ich meine, klar, ne, es ist zum einen so, ich finde Blackfacing, also dieses sich mit Schuhcreme, dieses ganz krasse... Stimmt, das, sich das mit ist Schuhcreme aber ein Amerikaner das Gesicht schwarz Ding, das machen musst und dann du rote kurz erklären. Das muss ich kurz erklären. Also Blackfacing ist so ein Ding, das ist historisch, das kennt man aus so alten 20er-Jahre Slapstick-Geschichten oder sowas. Ne? Bamboozled. Wo sich dann Weiße mit schwarzer Schuhcreme das Gesicht ganz tiefschwarz gemacht haben und ganz dicke rote Lippen gemalt haben, so um so einen Schwarzen halt ganz stereotypisch darzustellen, ganz schlecht. So, und das hat eine unglaublich negative, rassistische Konnotation in Amerika, historisch gesehen. Und deswegen ist das jetzt heutzutage halt outlawed und man macht das eigentlich nicht mehr. Sehe ich ganz genau, so kannst du nicht, ist weißt du, ich ist bin ja auch nicht dafür zu sagen, wir gehen jetzt so, haha, die Chinesen, Xing Shang Shong, bling blang blong, weißt du, so, nein, das ist halt racist und arschloch. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, das ist erstmal der Witz an sich, klar, kannst du das auch irgendwie mit einer guten Punchline machen und so, und dann ist es wieder was anderes, aber es ist jetzt... Dann ist es wieder die Geschichte, wenn es wirkliche Ressentiments widerspiegelt, ist es rassistisch, ja. Wenn es irgendwie halt, wenn du ein gesellschaftliches Meta-Game dahinter hat, dann... So, wie auch immer. Aber zu sagen jetzt irgendwie, ich darf, guck dir den Kölner Karneval an, ja? Wenn du jetzt sagst, jeder, der mit Indianerschmuck rumläuft, der ist culturally appropriating Indian culture. Ja. Sage ich auch jedem, ich gehe dann auch immer, dann, ich dann bin nämlich immer als Cowboy verkleidet und sag genau, den Leuten das dann auch. Dann bist du nämlich irgendwann wieder ganz schnell bei wirklicher Racial Segregation sozusagen, sagen so, Deutsche dürfen nur das Deutsche machen und Inder dürfen, weißt du so. Das ist halt die Problematik, die dahinter aber steckt. Ich glaube, also sagen, warum wieder, darf nicht jeder alles machen? Ich glaube, das sind aber auch wieder Amerikaner-Probleme. Ich glaube tatsächlich, ja, dass sind's auch. Das sind's Problem auch. Aber ich reg mich immer darüber so auf, weil ich mich so viel damit beschäftige. Ja, aber die Amerikaner machen es ja dann meistens etwas exzessiver und vielleicht auch kleinlicher. Das ist halt die Super Size Me-Variante davon. Genau, also ich glaube, dass wir langsam mal ein Fourth oder Fifth Wave Feminism brauchen, der die ganze Sache mal wieder richtig in die richtige Spur lenkt. Und ich denke auch, dass in den anderen Inklusionsbewegungen mal wieder ein paar Leute an die Mikros treten müssen, die vielleicht ein bisschen gefestigter mit beiden Beinen im Leben stehen. Es ist so ein bisschen, und die Communities auch wirklich vertreten gesunder können. Gesunder Menschenverstand. Ja. So, sei kein Arschloch, aber sei auch keine whiny Bitch. Ja. So. So. Ganz kurz. Und jetzt würde ich gerne mal eine Brücke schlagen, ganz, weil wir es vorhin so ein bisschen hatten. Versuchen wir da vielleicht ein bisschen in die deutsche Medien- und Politiklandschaft überzugehen. Ich habe ein anderes Problem. Und zwar werde ich gleich kurz abgeholt. Okay. Ich habe gerade meine SMS bekommen von Lidl Tours. Ich habe einen kleinen Urlaub auf Rhodos eben mit dem Handy abgeschlossen hier. Die holen mich jetzt. Die holen während, mich jetzt wir hier, während wir hier irgendwelche Space-Leichen verbuddeln, versuchst du hier schön wieder. Du, das hat mich eben so, das hat mich eben so aus dem Orbit gehauen. No space pun intended. Dass ich brauche jetzt erstmal eine Woche Urlaub. Das, ach, guck mal, da hinten kommt mein Taxi schon. Das ist mit Lidl Tours. Wir holen sie überall ab. Und fuck you, Alter. Ja gut, dann keine Ahnung. Nur nicht in Berlin Marzahn. Guck mal, was im Raumschiff noch so geht. Und dann, so, genau. Du kannst jetzt hier mal ein bisschen eine Woche buddeln. Du hältst hier ein bisschen die Stellung. Und genau, lass dir mal ein bisschen die Sonne auf den Latz scheinen. Ist ganz weiß. Und wir sehen uns in der Woche wieder. Ne? Ja, alles klar. Bis gleich. Hey! Oh Gott. Und wie war deine Woche? Ja, super nice. Ich war einfach 7 Tage straight auf der Space. Boah, freut mich total. Also ich musste sofort erzählen, was ich im Urlaub gehabt hatte. Ja, auch rein. Oh, Rhodos, du absteigender Stern der Ägäis. Erstmal totale Sauerei. Koloss von Rhodos haben sie schon wieder abgebaut. Ach so, ich wollte mich eigentlich fragen, das war das Einzige, was mich wirklich interessiert hat, war, kann man dem unter den Rock gucken? Ja, leider nicht mehr. Das Lustige ist, der stand ja nur 70 Jahre, der ist ja schon wieder seit Jahrtausenden weg. Goddammit. Ja, der ist beim Erdbeben eingestürzt und danach hat man sich so in alter griechischer Mentalität gesagt, boah, jetzt nochmal alles aufbauen. Oh, nee. ja, Rhodos an sich, sehr schön. Schöne Insel, das Wetter war toll, aber das ist ein Touristending und das macht keinen Spaß. Also wir hatten so einen schönen Marco Polo Reiseführer, wo dann drin stand, kommen Sie nach Lindos, diese Stadt zeigt geschichtliches bla bla bla, ohne dabei von Touristen überlaufen zu sein. Der Strand waren nur Liegebänke, okay. Es waren nur Touristen da, ganz viele Deutsche, was ich immer als sehr schmerzhaft empfinde. Und unser Hotel war wirklich nicht das Tollste. Wir hatten, und das ist jetzt kein Spaß, wir hatten tatsächlich links und rechts neben uns Flüchtlingsfamilien wohnen. Und, Gottes Willen, ja, nein, nicht mein Nachbar. Ja, genau. Und die haben da halt gewohnt und man merkt auch, dass die langsam die Schnauze voll gehabt haben. War jetzt nichts Wildes, aber der Hotelbesitzer, das war so ein Arsch. Unglaublich. So ganz kalte, tote Augen wie, keine Ahnung, wie der Söder. Du meinst, der hat schon den 100 Yards der Rezession quasi. Also es ist wohl momentan so, dass Rhodos tatsächlich finanziell leidet und auf dem absteigenden Ast ist. Aber die Innenstadt zum Beispiel, das war halt hauptsächlich so An- und Verkaufläden, T-Shirts mit lustigen Sprüchen drauf und an jedem Restaurant wurde man da wirklich wie auf St. Pauli am Strich reingebeten und gesagt, hier, komm, eat and fuck. Jungs, komm doch mal ran hier. Und das war schon sehr unangenehm. Wir haben uns dann einfach am dritten Tag einen Roller geliehen, meine Freundin und ich, und sind einfach über die Insel, also durch die Natur gefahren, haben keinen gesehen und das hat dann wirklich Spaß gemacht und auch zur Erholung geführt. Ich habe leider am vorletzten Tag kam bei mir ein bisschen wieder Kreislauf. Ich hatte hier mit Schilddrüse und so und warte immer noch auf einen Arzttermin. Hier ist Service Wieso Deutschland, Gesundheitssystem. Mhm. Und dann habe ich habe unheimliche, so richtig Schwitzanfälle. Also ich sah aus, als hätte mir jemand einen Eimer Wasser ins Gesicht geschüttet. Und ich musste dann wirklich am vorletzten Tag auch einfach im Hotelzimmer bleiben und war vorher noch im Supermarkt. Und ich habe mir die ganze Zeit angeguckt, schwitzt denn wenigstens irgendwer, so wie ich, aber die hatten alle eine trockene Stirn. Und dann habe ich im Supermarkt einen älteren Mann gesehen, der hat genauso geschwitzt wie ich. Und dann dachte ich, oh, nicht alleine. Ich habe mich dann noch mit dem an die Tiefkühltheke gestellt und wir haben unsere besten Schwitzgeschichten verglichen. wie Kriegswunden verglichen, nur mit Schweiß. Und haben uns alte T-Shirts, die wir voll geschwitzt haben, gezeigt. Und das war schön. Das war für mich das Highlight des Urlaubs. Ansonsten muss ich mal eins sagen, es gibt ja, die meisten Deutschen haben ja schon wieder die griechische Finanzkrise so halb ausgeblendet, bis dann das nächste Mal kommt, oh, jetzt wird unser Sprit teurer. Das ist zum Teil wirklich extrem. Die Leute leiden wirklich unter dieser Krise. Sprit kostet 20, 30 Cent mehr, Zigaretten kosten 2, 3 Euro mehr. Manche Dinge sind unheimlich teuer, Müsli-Riegel zum Beispiel. Und ich kann nur jedem Urlauber, der in südliche Länder fliegt, empfehlen, nehmt euch so eine kleine Notration Pumpernickel für die Verdauung mit. Es gibt da nur weißes Mehl. Und wenn ihr nicht irgendwann aufgedunsen am Strand vor euch hin vegetieren wollt, nehmt euch ein bisschen Pumpernickel mit oder so ein bisschen Vollkornmehl, das ihr ab und zu aus der Tüte schnupft. Aber ansonsten war es ein sehr schöner Urlaub. Es war sehr gut. Ich bin sehr gut ausgeruht und ich glaube, ich habe jetzt genug Kraft, um dieses Desaster mit überfahrenen Mondbewohnern durchzustehen. Alles klar. Ja, ich habe auch ungefähr 2 Minuten weiter gebuddelt und dann bin ich direkt ins Raumschiff gegangen. Aber der Buddy ist noch relativ gut konserviert. Also er hat auch, soweit ich das jetzt gesehen habe, niemand mitbekommen bisher. Ja, aber dann haben wir zumindest das überstanden. Genau. Ich hab auf Twitter habe ich was gelesen. Eine Werbung wurde mir angezeigt. Bosch Security hat so eine ganz komische. Ich finde das immer so erstaunlich, wenn alteingesessene Firmen total hippe PR-Manager holen. Und Bosch Security hat einen total lustigen Tweet abgesehen. Er war nicht lustig, aber man merkt. Was machen die so Akkuschrauber für Self-Defense? Bosch. Ich habe mal mit einer Coverband auf einem Bosch Security Event gespielt und ich wusste gar nicht, dass das so eine riesige Abteilung von denen ist. Also Bosch Security. Aber wir reden aber schon vom Bohrmaschinen. Wir reden vom Bohrmaschinen Bosch, aber die haben auch eine Security Abteilung, glaube ich zumindest. So. Okay. Und das war ein riesiges Event. Ich glaube, ich habe da 600-700 Euro für 2-3 Stunden bekommen. Meine Freundin ist währenddessen im Kino gewesen und sind dann danach zurückgefahren. Auf jeden Fall hat Bosch dann geschrieben, die neue Überwachungskamera in der Wohnung. Das habe ich nämlich schon. Genau, und dann hast du da so eine Abstimmleiste. Ja, sicher, ja, nein. Und dann kam das Beste. Ja, aber wenn dann nur mit Privatmodus. Und ich dachte mir, Leute, seid ihr blöd? Was, wie geil ist das denn? Dass das zur Diskussion steht. Das, so ein bisschen, hey Jungs, ich habe eine geile Idee hier, wie wir ein paar extra Kröten verdienen können. Wir filmen die Leute und gucken dann mit, und dann erheben wir so Statistiken, wie viele Würfel Zucker die in ihrem Morgenkaffee haben. Ich weiß nicht, wie man damit Geld verdient. Aber auf jeden Fall ganz klare Überwachungsstartmaßnahmen. Und dann steht tatsächlich, okay, lass mal gucken, wie viele Leute ja, aber bitte mit Privatsphäre anklicken. Und wenn wir mehr mit Ja haben, dann lassen wir es mit der Privatsphäre einfach. Das ging damals mit Xbox, Microsoft, Kinect los. Ich fand das ganze Produkt schon so geil, wo ich mir dachte, so für mehr Sicherheit zu Hause, das passt direkt wieder schon in diese Trumpsche Angstrhetorik, ja. Weißt du, so irgendwie so the psychopaths are on the loose, they're coming to your home. Ja. Better have your security camera and your 55 caliber automatic full automatic make your house wall safe rifle again. Ready. Ja, ist echt so. Wo ich mir dachte so, also, für wann soll das denn damit in Deutschland... Damit du bei der nächsten Vergewaltigung in deinen eigenen verwenden, damit Bosch ganz klar sehen kann, ob du nein gesagt hast. Ich wollte gerade sagen, so der einzige Anwendungsfall, wenn mir das jetzt irgendwie einfallen würde in Deutschland, wäre halt, wenn du so auf einmal auf deiner Homeparty 5 ungebetene Gäste hast, wo niemand weiß, wer die eigentlich eingeladen hat, und dann hast du nachher Videomaterial, was du vorgelesen hast. Oder wenn du auf der Party die geilsten Wines hochladen willst, aber der Handyakku ist leer, und dann sagst du, Bosch, könnt ihr mal hier so Minute 6028 bis Minute 6029 kurz aufnehmen, zusammenschneiden und einen lustigen Hip-Hop-Song drunter legen. I did a totally sick bottle-opening flip genau. Right there. Ja, das ist, glaube ich, dieses Ding, wenn du einfach zu Hause bist und du denkst dir, okay, jetzt noch so ein Papierknüllen in einen Papierkorb werfen und du schaffst dieses, ne, und ohne Knochen direkt reinhacken. Und dann drehst du dich auch um zur Kamera und denkst dir, oh mein Gott, Jungs, habt ihr es gesehen? Und du hast mir so zwei... One in a million Off-Chance, dass du mal so ein... Genau, und der Bosch-Mitarbeiter schaltet sich sofort live auf den Fernseher. Oh mein Gott, ja, ich hab's gesehen, wie geil war das denn? Das wird sofort hochgeladen. Ja, Bosch Viral Security. Video aber es ist, aber ich finde ja. Find es unheimlich bedenklich, dass diese Option, ja, bitte nur mit Privatmodus daneben stand. Ich habe mir in Rodders ja wirklich ein Internetverbot gegeben. Ich habe ganz klar, kann der Max beweisen, ich habe nur morgens und abends geschrieben und einmal zwischendurch. Aber nur einmal. Ja, und Pornhub natürlich. Bitte? Und Pornhub. Und Pornhub. Aber das brauchst du nicht. In Rodders nicht. Nee, einfach weil du hast so viel weißes Mehl gegessen, dass du einfach keine Sexualität mehr hast. Die Libido fährt einfach runter. Proportional zum Blutzuckerspiegel. Antiproportional zum Blutzuckerspiegel. Ja. Und, aber das fand ich total bescheuert. Ansonsten, in Rodders, eins muss ich ja wirklich noch sagen, die Deutschen, da sind ja so knuffig. Und da wären wir mal wieder bei so rassistischen Witzen. Was ist denn jetzt rassistisch? Was ist ein Witz? Wenn ich zum Beispiel sage, die Deutschen, das sind die schlimmsten Spießer überhaupt. Einmal in Rodders, also in Griechenland, trinkst du immer ein Frappé. Das ist so ein Krümelkaffeepulver mit Wasser aufgeschäumt und dann kommt ein bisschen Eis rein. Ja. Und das schmeckt nach 2-3 Frappés, schmeckt das auch irgendwann gut, weil es ein bisschen mehr erfrischt, aber es So Nescafé-mäßig. Genau, das ist sogar von Nescafé. Ja. Dann kam neben mir, also wir haben uns alle irgendwie Mühe gegeben, ein bisschen Griechisch zu sprechen oder wenigstens Englisch. Und dann neben mir kamen zwei deutsche Frauen und die meinten dann, alle so, ja, I take one for pay, thank you, ah, ne? Gracias, ciao, mhm. bye. So, also alle südländischen Sprachen, wenigstens, at least they tried. Und dann kamen die beiden deutschen Frauen und meinten, ja, ich nehme einen kalten Kaffee und so ein Croissant. Und der ganze Laden, du hast wirklich so Tumbleweeds durch den Laden fliegen sehen und grillen, chup, chup. Ja. Und mein Lieblingsding war, wir waren dann beim Lidl. Ich bin ja mit Lidl-Reisen vom Mond direkt nach Rodos und zurück. Und dann war ich beim Lidl drin. Und Dann war ich beim Lidl drin. Hey, ich wollte natürlich auf meine deutschen Vorzüge und auf meine deutsche Milch nicht verzichten, die da extra hingeliefert wird. Und da waren dann ein paar Deutsche und es waren wirklich getrennte Gruppen, also getrennte Forschungsgruppen, die ich da beurteilen konnte. Und die haben tatsächlich die Population. Genau, es tut mir leid. Die haben tatsächlich die Preisschilder fotografiert als Urlaubsbilder, um ihren Leuten in Deutschland zu zeigen, wie teuer die Chips und alles Mögliche da ist. Unglaublich, oder? Und ich stand daneben und ich habe dann kurz mit meiner Freundin Deutsch geredet und wir sind dann sofort in Englisch übergegangen, weil wir uns nicht mit denen gleich machen wollten. Das war ein bisschen peinlich. Ansonsten war es ein schöner Urlaub, aber das Ganze ist immer mit Grain of Salt und es tut ein bisschen weh zu sehen, dass man merkt, dass das so langsam einbricht und man weiß nicht, wie viele gute Touristen Sommer-Rodos noch hat. Ich habe auch einen Spiegelartikel gelesen, wo das so drin stand. Ansonsten muss ich sagen, ist mir Griechenland nach Italien, glaube ich, mein liebstes europäisches Urlaubsland. Italien ist für mich immer die Nummer eins, weil ich einfach deutsche Vita, das Land an sich, das Land, die Menschen dort, das Essen, die Kultur, die Stimmung, die Haltung zum Leben einfach unheimlich geil finde. Das ist jetzt schon ein bisschen offensive Griechenland gegenüber. Das ist total offensive Griechenland gegenüber. Und Griechenland muss ich auch, also ich weiß auch nicht, ob Griechenland muss ich ein bisschen anstrengen, damit die bei mir in der Top 3 wieder hochgehen. Also auch deswegen. Ne? Ja. Das hat jetzt nichts mit Rassismus zu tun. Das ist wirklich mal, also Jungs, ihr müsst euch anstrengen. Also. Ja. Ansonsten, ich habe ja einen guten Freund, der auch Grieche ist. Und der wohnt jetzt wieder hier in Deutschland und deswegen darfst du Griechenwitze machen. Deswegen darf ich Griechenwitze machen. Aber der hat, der ist halt ziemlich wütend auf Griechenland. Aber ich glaube, das machen wir ein anderes Mal. Ich habe jetzt genug von meinem kleinen Urlaubstagebuch erzählt. War ein schöner Urlaub. Boko Haram haben sich getrennt. Die berühmte 90s Keyboard-Truppe Boko Haram. Du meinst, Boko und Haram, die beiden, das ist doch, ist es nicht dieser afrikanische Harold und Kumar? Nee, Boko Haram ist einfach so eine, das war so eine Keyboard-Truppe, die haben auch dieses Every woman, every man, join the caravan of rape, stand up, stand up, all the children. Boko Haram war eine geile Truppe, die hatten geile Hits, ne? Aber und alle Leute, die jetzt hier wieder sagen, ja, Boko Haram, ich sag dir, die können keine drei Songs von denen sagen. Obwohl die alle sagen, das sind Fans. Boko Haram haben sich getrennt in zwei Splittergruppen und der eine hat gesagt, jetzt irgendwas würde er jetzt machen, was die Welt erschüttert, was so klassisch 90er Jahre Keyboard-Ausrede ist, ne? Seit 20 Jahren keinen guten Song mehr gemacht, aber sagen, nächstes Jahr kommt das große Album, das die Welt erschüttert. Echt, Boko Haram, echt so schwach. Weißt du, damals vor ein paar Jahren noch einen Sound geprägt, ne, im Terrorismus und jetzt gar nichts mehr. Also auf der Liste, meiner Lieblingsterrororganisation ist Boko Haram auch abgerutscht. Mindestens auf Platz 3. Ja, die sind aber auch einfach, deren Meme-Game ist auch einfach nicht. Es ist auch, nicht ist auch so. Genug, und es ist auch einfach ist schwach, halt immer Kinder zu entführen und die zu beschneiden. Ich kann es sagen, und also Mädchen entführen ist, ey, so, das ist so 90s. Das ist so 90s, ey. Ne? Ja. Wirklich, die 90er haben angerufen, die wollen ihre, ne, ihre Terrorakte, genau, zurück. Echt, weißt du, da, keine Ahnung, was ist deine Lieblingsterrororganisation? Boah, jetzt, ich würde wahrscheinlich wirklich mit, das ist so geschmacklos, ich würde mit ISIS gehen. ISIS, müssen, echt, die neuen, du nimmst die neuen. Das ist, ich nehm einfach die neuen, weil ich bin halt so ein Trend, so eine Trendslut. Das stimmt. Ne? Es ist einfach, muss man sagen, es ist einfach, die sind einfach momentan noch die hipsten. Also ich glaube, ich bin da so ein bisschen nationalistisch angehaucht und würde da die RAF sagen. Also die RAF ist, glaube ich, mein Top-Ding. Übrigens, der Bader hat gesagt, er ist ursprünglich nur in die RAF eingetreten, damit die anderen Frauen Fotzen nennen gab. Also auf jeden Fall Sympathiefaktor durch die Decke. Aber die haben sich auf jeden Fall jetzt getrennt und das ist mal wieder, Ich glaube, das zeigt einfach wieder, dass die ganzen bösen Menschen sich irgendwann einfach selber zerlegen. Und dass jede korrupte Organisation von Boko Haram bis... Du meinst so wie Modern Talking? Ja, genau. Von Boko Haram über Modern Talking bis hin zur NPD, die sich ja auch irgendwie immer selbst erledigt, irgendwann einfach zerfällt. Ne? Meistens an so kleinen Sachen wie, wer bringt den Müll raus und wer macht die Küche sauber bei Boko Haram jetzt. Ne? Übrigens der alte NPD-Typ, ich weiß nicht, wer heißt, nicht Holger Apfel, sondern der davor, der mit dem Schnäuzer. Udo Pasteurs. Der hat in Mallorca ja ein Restaurant aufgemacht. Ja. Oder war das doch Holger Apfel? Nee, Holger Apfel war der etwas jüngere, wo man sich gedacht hat. Die sind noch aktiv. Oder? Nee, NPD ist noch aktiv, aber es gibt einen NPD. Nein, ich meine die Dudes, die. Boko Haram oder Modern Talking? Nein, die NPD-Dudes. Udo Pasteurs und Holger Apfel sind doch, glaube ich, beide noch aktiv, oder nicht? Keine Ahnung, ey. Hier, ganz kurz, ich google mal ganz schnell. Doch, Holger Apfel ist das. Holger Apfel, Besuch im Lokal. Okay. Stimmt. Ich meinte aber einen anderen. Nee, Holger Apfel ist der so ein bisschen aussieht, als hätte er ein Chromosom zu viel. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht fies, denn jeder weiß, dass Trisomie 21 Leute, also zumindest die ich getroffen habe, meistens die sanftesten Riesen. Oh Gott. Nein, ich kann 12 Minuten einfach nahtlos. Da darf ich auch einen Witz drüber machen, weil, wo ich früher in Wuppertal gewohnt hatte, da kannte ich auch einen Jungen, der. Ich weiß nicht, ob es ein Chromosom zu viel, zu wenig, anderthalb zu viel war oder. Ich glaube, zu wenig, das überlebt man nicht, oder? Stimmt, genau. Trisomie 19, ich glaube, da bist du tot, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, der war so unheimlich lieb, der war 13, 14 Jahre alt, der fuhr immer mit seinem Opa rum und der mochte meinen Hund. Und ich habe am Anfang immer ein bisschen Angst gehabt, dass der mit seinen Riesenkräften meinem Hund wehtut, aber der war so lieb und zärtlich und der Opa meinte dann auch so, dass er das sehr schön findet, dass er immer merkt, so normalerweise ist er dann etwas kräftiger, auch im Handschlag. Aber bei Tieren ist es dann nie so. Und doch, deswegen unheimlich nett. Und deswegen ist es eigentlich fies. Man beleidigt eigentlich jeden. Man darf auch nicht mal Mongoloid sagen, oder? Das ist auch wieder fies. Nur Mongo. Das ist immer so ein Reflex, aber gleichzeitig finde ich auch immer, das ist eigentlich immer so ein Markenzeichen für Fans, wenn du sagst so, ja, das und das. Aber ich kannte einen und der war total lieb. Genau. Also auf jeden Fall. Weil das ist dann dieses, so, also alle sind eigentlich... Keiner kann das beweisen. Ja, so, ich hab mal einen Neger gesehen und deswegen... Ich darf jetzt auch näher sagen, weil ich war gestern stand ich hinter einem Neger im Lidl und hab Preisschilder fotografiert. Ach Gott, das ist grauenhaft. Aber nein, noch ganz kurz, also Holger Apfel da gleichzusetzen ist ein absolutes Unding, das kann man nicht machen. Man wird jedem Trisomie 19 bis 25 Unrecht, wenn man solche Arschlöcher. Aber der grinst einen auch so richtig grenzdebil an. Grenzdebil darf man sagen, oder? Da tritt man keinem zu nahe. Ich weiß nicht, was ist denn? Ist ein Debil nicht auch total. Ist debil? Weißt du was? Lass uns mal ganz kurz drüber reden. Guck mal, man merkt schon, selbst wenn man über NPD redet, man kommt schon in die Petrolie. Man findet nichts Gutes daran. Ich habe letztens einen Werbespot gesehen. Nicht einen Werbespot, aber so einen kurzen Bericht über die NPD. Da ist ein Wahlmann, ich glaube in Niedersachsen. Und der redet mit einer Frau und es ist unglaublich. Es sieht aus wie so ein Loriot 2016-Sketch. Es ist wirklich unglaublich. Und er redet mit der Frau und die Frau sagt, ja, und hier, ne, und unsere Plätze, ne, und unsere Jugendlichen hier an den Plätzen, meinen sie, ja, da sagt der Mann, ja, das ist der, also richtig, so ein bisschen wie bei Stromberg ein Charakter, ja, das ist der Schwarzafrikaner und der treibt unsere Jugendlichen mit den Drogen von den Plätzen runter. Ne? Und dann. Von welchen Plätzen? Ja, von den hier Stadtplätzen, Kirchplätzen, Bahnhofsvorplätzen, so, was weiß ich. Und dann sagt die Frau auf einmal, also es ist wirklich so abstrus und das ist echt. Und dann sagt sie, ja, aber jetzt, also manchmal denke ich mir auch, Hitler, genug geschlafen, jetzt musst du auch mal zurückkommen. Dann gibt es so einen kurzen Cut und dann sieht man auf einmal, wie der Mann sich dreht und sagt, danke, danke. Und gibt dir nur so die Hand. Und also du weißt echt nicht, ob du heulen, lachen oder kotzen sollst. Und es ist wirklich abstrus, du sitzt da und der Mund geht immer weiter auf und dann kommt noch etwas dazu, wo ich mir dachte, was für Leute sind das, die da reingewählt werden, und dann zeigt er, was das für Leute sind, dann sagt er nämlich irgendwann dazwischen noch der Frau, ja, also, ne, und genau, so Hitler kommt wieder und wie soll das denn weitergehen, und meint so, ja, also sie sind jetzt auch so ungefähr so alt wie meine Mutter, und die sah überhaupt nicht so alt aus, wäre seine Mutter, eher so, als wäre sie genauso alt wie er, und da würde ich mir denken, du Vollidiot, du uncharismatisches, dämliches Schwein, beleidigst da die Frau als, ja, sie sehen aus wie meine Mutter. Wie wenig Charmeur muss man sein als Politiker? Naja, auf jeden Fall. Es war unheimlich seltsam. Guckt euch das am besten mal an. Guckst du eigentlich am besten nicht an. Doch, doch, ich glaube, das kann man sich angucken. Es war auf Spiegel, also es war jetzt nicht auf der NPD-Seite selber. Es war nicht das Schmeichelhafteste. Es war nicht auf Ach, die NPD wieder. Boah, du hast mich gerade so überrumpelt mit dieser Boko Haram-Geschichte da. Das war Boko Haram? Boko Haram. Oder Boko Halal. Ja, war das so schlimm für dich? Wollen wir mal das Schlimmste machen, was man mit dem Witz machen kann, den analysieren und ungefähr sagen, warum das jetzt irgendwie Humor war und was nicht? Also es war auf jeden Fall sehr politisch unkorrekt, aber man hat den Witz ja ganz klar gemerkt. So, und da... Bitte, please, it was only... was okay. Okay, weg von Terroristen wie Boko Haram und NPD. Was willst du machen? Ich wollte eigentlich ein Ding sagen, das wollte ich vorhin die ganze Zeit noch einstreuen, aber ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch überhaupt so passt. Das war noch so ein bisschen zu dieser Abteilung, wir validieren jetzt die gefühlte Realität von Leuten. Und zwar hat das CSU-Talent Scheuer wieder, ist jetzt vielleicht ein bisschen aufgewärmt, weil es auch schon in der Heute-Show vorkam, aber es war ein fantastischer Ausschnitt, das hat mich so begeistert. Also der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat im ZDF-Morgenmagazin hat er gesagt zum CSU neuen Flüchtlingspapier, als die Moderatorin gesagt hat, ja, Obergrenze ist natürlich wieder drin, auch wenn das eigentlich komplett konträr zu unserer Verfassung geht, hat er gesagt, ja, nee, das ist ihre Meinung. Und wenn sie, ja, nee, das steht so im Grundgesetz. Nee, das ist ihre Meinung. So, was? Das erinnert mich immer. Das ist auch dieser Republikaner-Wahlkampf in Amerika. Also wirklich dieses, es geht nicht mehr um Fakten, es geht nur noch so um Meinung. Die gefühlte Realität der Bürger ist halt, dass der Terror überall lauert und jeder Zweite ist ein Islamist. Ja, ist aber nicht so. Ihre Meinung. Ja, das ist mir doch egal. Das erinnert mich immer daran, ich habe früher, als ich in Eitorf gewohnt habe, für 2 Jahre, da gab es unheimlich viele Rechtsradikale. Auch so ganz normal. Auf dem Gymnasium dann zum Teil. Ganz kurz, das ist jetzt deine Meinung. Aber genau diese Sprüche kamen damals. Und zwar immer so eine Mischung aus, immer so bla, also XXY, bla bla bla, extrem rassistisches, angehauchtes Motiv, XY, bla bla bla, frauenfeindlich, ausländerfeindlich und dann am Ende, ja, ist halt meine Meinung. So als würde das dem Ganzen dann genug Gewicht verleihen, dass das jetzt, und Punkt, und ist halt meine Meinung. Ne? Geil finde ich dann immer auch so, ja, aber die Crime Statistics zeigen irgendwie, dass die Crime Rates seit Jahren irgendwie am Fallen sind, so, Und dann kam das zweite. Das ist ihre Meinung, so, nee, das sind Statistiken, und dann so, nee, das ist ihre Meinung, das sind die offiziellen Statistiken von der Regierung, ja, die Regierung, ja klar, sie glauben den Statistiken, so, übrigens, deswegen wollen wir an die Regierung, dass wir in Zukunft unsere Statistiken selber fischen können, was, what? Apropos Verschwörungstheoretiker und die Regierung, hast du gehört, dass diese Reichsbürgerbewegung jetzt langsam auch in den Zeitungen ankommt? Ja, total. Die Reichsbürger, also, wer das noch nicht weiß, das ist eine Verschwörungstheoretiker. Das ist so ein netter kleiner Hobbyclub. Genau, das ist sowas wie so eine Football Fantasy League oder Rollenspieler. Ja, genau. Und die Rollen spielen halt, dass Deutschland immer noch die gleichen Grenzen wie 1937 haben und weil es nur ein Grundgesetz und keine feste Verfassung gibt und wir immer noch als besetztes Land sind, erkennen sie die Bundesrepublik Deutschland nicht an, sondern sind immer noch Reichsbürger. Und das Ganze. Ja, und die Bundesrepublik ist ja in der Regel eigentlich auch eine eingetragene GmbH. Genau, eine eingetragene GmbH. Und das Ganze ist dann so lange lustig, bis man jemanden im Freundeskreis hat, der so ist. Und das Problem hatte ich. Und ich werde jetzt auch wirklich versuchen, so unpersönlich wie möglich zu sein, ja. What? Ich habe einen damals sehr guten Freund und darüber ist dann auch, ich würde mal sagen, die Freundschaft zerbrochen, weil wir seit 4-5 Jahren keinen Kontakt mehr haben, außer einmal im Jahr bei Geburtstagen von Freunden. Und der ist tatsächlich in diesem ganzen Reichsbürger-Ding drin gewesen und man merkt, dass das irgendwann von einer harmlosen Weltfremdheit bis zur Realitätsverdrängung bis schon fast zu schizophrenen Ausmaßen oder halt wirklich Realitätsverdrängung, ne, mit Holocaust-Leugnen und allem drum und dran dabei ist. Das ist jedes Mal, wenn ich die Artikel lese, dann sticht es mir immer kalt ins Herz, weil es mir so unheimlich leid tut, weil ich nämlich diese Beziehung zu dieser Person einfach nicht mehr aufrechterhalten konnte, weil halt diese verzerrte Realität natürlich auch nur... Jetzt gib mir noch mal ein paar Beispiele, dass wir uns das vorstellen können als Außenstehende. Eigentlich ist jedes Thema, das man führt, wird geht irgendwann über in diese Verschwörungstheorien. Und ich studiere ja nun Geschichte und sehe mich jetzt auch langsam so als fast fertigen Historiker an. Und ich sage dann immer, ja, dann bring mir doch mal eine Quelle dafür. Ne, wenn dann zum Beispiel gesagt wird, ja, Deutschland ist eine GbR, dann bringen wir doch eine Quelle. Ja, aber guck doch die Stempel im auf den ganzen, auf den Aktendokumenten, die sind gar nicht echt, sondern die sind Computer, ne, mit dem Computer gemacht. Mhm. Also ja, aber dann zeig mir doch mal Quellen im Internet. Das muss ja, du bist ja dann nicht der Einzige, der es herausfindet. Nein, es gibt mehr. Und dann ist es meistens so, dass diese ganzen Quellen dann auf einer Seite sind und dann hast du einen weiteren Link zu einer zweiten, zu einer dritten Seite. Dann bist du irgendwie so, dann bist du so bei Kopfverlag und dann auf einmal so gott-wissen.de. Ja, so. Das Schlimme ist, aber es ist viel leichter. Nach dem dritten, vierten Link bist du dann einfach bei 404-Seite nicht gefunden und du siehst ja dann auch irgendwann, wo die Seiten gehostet sind und das ist alles der gleiche Host, alles die gleiche Unterseite, die sich selbst verlinkt. Und man merkt dann, sobald das Gespräch dann so weit geht, dass diese verzerrte Realität irgendwie einen Kratzer bekommt, entsteht so eine leichte Wut darin und dann wird auch wirklich aus dem normalen Gespräch... Klar, total defensiv. Genau, machen, und das ist ja halt wirklich... ja, es hat halt irgendwie schizophrene Ausmaße. Das ist, ja, ne? Das ist, wenn man, ja klar, wenn du dich so sehr, das ist ja wie diese Scheiße. Das ist ja genauso wie bei den ganzen Angst-AfD-Wählern und den, weiß ich auch nicht, Crazy Rednecks oder wie auch immer, ist immer dieselbe Geschichte. Du hast grundlegende Ängste, die sind in dir drin und dann findest du auf einmal irgendwie das Weltbild, was dich einfach einpackt und irgendwie einmummelt in weiche, schöne Kissen und Verschwörungstheorien. Alles ist wunderbar. Und du bist sozusagen total freigesprochen davon, dich mit deiner selben kruden Weltanschauung und deinen kruden Ängsten auseinandersetzen zu müssen. Und dann, sobald die Realität an die Tür klopft und sagt so, hello again, weißt du, dann wird es auf einmal gefährlich. Und dann kommen quasi, dann kommen die Fuchtelreaktionen und dann throwst du ein Tantrum. Und genau, und ich kann halt nicht genauer darüber eingehen. Ich habe immer noch als Mensch vor ihm Respekt und ich habe ihn auch wirklich noch gern und sollte diese Person das hören, ja, wenn die ganze Nummer durchgestanden ist mit dem Reichsbürgertum und den Verschwörungstheorien und du wieder irgendwie mehr Schnittmenge an Lebenswelt hast, die Tür steht dir immer offen, mein lieber Freund, aber solange es ist, es tut einfach weh, jede Sekunde da zu verbringen und zu merken, oh Scheiße, und du kommst nicht ran. Das ist so es fühlt sich ein klein bisschen an wie ein Kumpel von dir ist in der Sekte gegangen und du kommst nicht mehr ran und es ist ja eigentlich genau das Gleiche. Ja. No? Und deswegen habe ich zu diesem Reichsbürger-Dingern auch wirklich ja noch eine persönliche Beziehung. Ich weiß aber, dass das Ganze jetzt mehr in den Nachrichten steht, weil diese Reichsbürger ja auch zum Teil Steuern, Strafzettel und Ähnliches nicht zahlen. Und halt immer mit dem Verweis, zum Beispiel GEZ nicht zahlen, mit dem Verweis, okay, dann kommt der Gerichtsvollzieher und die denken sich dann, ja, hier, aber ne, ich muss ja gar nicht, weil das ist ja eine GmbH und es gibt da noch diese Theorie, dass... Da gibt es ja dann so, es gibt ja auch so Leitfäden quasi, was genau, du alles, aber die klappen was du alles halt anfechten kannst genau, und so weiter und so fort. Und die Gerichtsvollzieher, und das habe ich jetzt von einem anderen Freund, der sich tatsächlich damit beschäftigen musste. Auch das wird jetzt so persönlich, sorry, ihr müsst euch jetzt einfach darauf verlassen, dass es stimmt. Und er sagt halt, dass momentan die Landesregierung ganz besonders darauf achten, auch diese Reichsbürger jetzt ne, wirklich ernst zu nehmen, weil das wohl immer mehr werden und weil denen dadurch tatsächlich beträchtliche Summen entgehen, von Steuer bis zu Strafgeldern. Und weil das halt momentan nicht mehr weitergeht. Das ist halt immer so ein bisschen, was ich mich immer frage, es ist immer so ein bisschen dieses Ding, was du irgendwann lernst, spätestens dann, wenn du dir mal irgendwie beim illegalen Download von irgendwas oder wenn du als 13-Jähriger auf so ein Nigerian Prince-E-Mail draufgeklickt hast, weil du dachtest, du kriegst 13 Millionen Euro oder sowas. Irgendwann lernst du eigentlich im Leben diese Lektion, wenn etwas zu einfach und zu gut wirkt, ja, irgendwie um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Und es ist sozusagen diese... man macht es nicht so einfach, indem man einfach alles verleugnet. Ja. Weißt du, indem man einfach Fakten, Realität und gesunden Menschenverstand einfach komplett über Bord schmeißt und sagt so, ich flüchte mich jetzt in diese eine Ideologie, ob das jetzt irgendwie nur Chemtrails oder Reichsbürger oder 9-11 Conspiracy, whatever. Und du gehst einfach rein und hast dann das Forever-Loophole, mit dem du dich aus allem rausboxen kannst, weil alles ist Teil einer Verschwörungstheorie. Und das ist so schade, weil du damit in dem Moment gibst du auf. In dem Moment... kapitulierst du vor der Realität, weil du dich nicht mit ihr auseinandersetzt. Und der nächste Punkt ist auch, wo ich mir dann immer denke, wenn es jetzt nicht nur eine Verschwörungstheorie und Wegrennen vor der Realität ist, was machst du denn jetzt mit dem gewonnenen Wissen, dass du das weißt? Ja, ich sitze hier und zahle meine Strafzettel nicht. Das ist dann das große, Anonymous strikes again, remember. Und das ist dann genau der Punkt, wo ich sage, ja, was macht ihr denn, ihr Reichsbürger, jetzt damit? Der eine, der Mr. Germany, der seinen Staat Ur gegründet hat und dann mit Waffen um sich geschossen hat, als die Polizei kam, der hat ja noch irgendwas daraus gemacht, aber das ist dann halt, das wird dann halt daraus gemacht, ne? Das ist dann halt die Konsequenz, okay. Und du meinst also, wenn Reichsbürger, dann wenn aber Reichsbürger schon direkt dann mit richtig. Fackeln gen Bundestag. Genau. Weißt du, wenn du deine Scheiße hast, dann wenigstens durchziehen. Dann nicht einfach nur da sitzen und sagen, ja komm. Ist echt so. Also ja. Dann auch mal das Regime ein bisschen stürzen. So. So, ich glaube, jetzt sind wir eigentlich fertig mit dem Grab langsam hier. Ich glaube, das sieht eigentlich fast aus wie neu, ich oder? Ich denke auch. Als hätten wir nie einen komischen, uniformierten lila Menschen überfallen. Wollen wir einfach mal wieder zurück ins Raumschiff und gucken, genau. Wie die Reise als nächstes Lassen wir jetzt zurück ins Raumschiff. Ich habe mir das Equipment ein bisschen angeguckt, während du weg warst. Wir haben da so einen Space-Fernseher drin, da können wir vielleicht mal rausfinden, wo wir als nächstes hinfliegen. Erde zurück geht nicht, die Mole People haben uns immer noch auf dem Kieker. Mond ist, glaube ich, auch nicht so gut, hier zu bleiben, deswegen... Lass mal schauen, wo es hingeht. Ja, komm. Dann lass uns einfach mal Fernseher anmachen. Oh, warte mal, hier, warte, gib mir die Fernbedienung. Gibt's denn auf Deutsch? Ja. Herzlich willkommen zu Space News 24. Der Präsident der Galaktischen Föderation, Siebald Glordenberg, gilt seit seinem Antrittsbesuch auf dem Mond als vermisst. Dies gehe aus internen Papieren hervor, wie dies Blurb am Sonntag berichtete. Glordenberg war zum Mond gereist, um die jährliche präsidiale Begutachtung des Planeten Erde vorzunehmen. Seit einigen Jahren wird die dort ansässige Spezies Mensch als neuer Beitrittskandidat zur Galaktischen Föderation gehandelt. Weiteres über den Verbleib des Präsidenten ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Space-Polizei bittet daher um ihre Mithilfe. Hinweise können über die Space-Hotline mit der Nummer Gleep Gleep Sneep eingereicht werden. Ah, shit.